Kundgabe 7117. Empfangen am 11.05.1958. Problem der Dreieinigkeit. Die göttliche Dreieinigkeit ist eines der vielen Probleme, die zu schwer lösbar gemacht wurden durch eine völlig irrige Darstellung. Die einfache, allen Menschen verständliche Erklärung wird darum nicht angenommen, weil das Denken der Menschen verwirrt worden ist durch Begriffe, die für menschlichen Verstand unfassbar sind, aber gerade deshalb als unantastbar beibehalten werden und sogar das Nachdenken darüber den Menschen untersagt wird. Leicht verständlich und erklärbar wird dieses Problem aber jedem Menschen werden, der die Menschwerdung Gottes in Jesus begreift, der die Wesenheit Gottes nicht zu personifizieren sucht, der den alles erfüllenden Geist als Gott erkennt und dem es verständlich ist, dass sich die nicht vorstellbare Gottheit manifestierte in Jesus, um den von ihr erschaffenen Wesen ein schaubarer Gott sein zu können. Diese also werden auch die Begriffe Vater, Sohn und Geist nun nicht mehr falsch denken lassen. Denn für diese gibt es nur ein Wesen, das in sich Liebe, Weisheit und Kraft vereint. Die Liebe ließ alles erstehen und ist so nach der Erzeuger, der Vater. Und aus ihm ging auch der Sohn hervor, in dem sich der Vater manifestierte. Aber es ist der Sohn auch die Weisheit, denn nur die Liebe ist das Feuer, aus dem das Licht erstrahlt. Liebe und Weisheit sind so nach nicht voneinander zu trennen, wie Vater und Sohn eins sind. Und wiederum ist die Liebe auch Kraft, die sich jedoch immer nur in höchster Weisheit äußert. Es ist der Geist aus Gott, seine ständige Liebeausstrahlung, die allem noch Unvollendeten zur letzten Vollendung verhilft. Es kann also immer nur ein Wesen als Gott Vater, Sohn und Geist verstanden werden, ein Wesen, dessen Inbegriff Liebe, Weisheit und Kraft ist. Dass dieses Wesen sich in dem Menschen Jesus manifestierte, berechtigt nicht dazu, nun aus der Gottheit ein zweifaches Wesen zu machen, das getrennt angerufen werden kann. Und diesem zweifachen Wesen dann noch eines als Geist hinzuzugesellen, das wiederum angerufen wird von denen, die sich nicht selbst durch dieses Problem hindurcharbeiten, sondern einfach annehmen, was unerleuchtete Denker predigen. Und dass dies der Fall ist, das beweiset, dass es für viele Menschen nicht möglich ist, in Jesus Christus den Vater anzurufen. Dass sie zumeist nicht begreifen können, dass Gott selbst ihnen nur in Jesus Christus erreichbar ist, dass der dreifache, verschiedene Anruf immer nur an ein Ohr dringt, dass die ewige Gottheit nicht gespalten werden kann, dass sie selbst sich in Jesus Christus den Menschen nahebrachte, der den ewigen, alles umfassenden und erfüllenden Geist nicht zu fassen vermochten. Die Begriffe Vater, Sohn und Geist veranlassen euch Menschen, die ihr noch unerweckten Geistes seid, euren Gedanken und Gebeten immer noch verschiedene Zielrichtungen zu geben. Ihr rufet Gott Vater an, ihr rufet zu Jesus und ihr rufet auch den Geist an, dass er zu euch kommen möge. Aber ihr werdet erst dann recht beten, wenn für euch diese drei ein Begriff geworden sind, wenn ihr nur ein Wesen anrufet, das in sich die Liebe, den Vater die Weisheit, den Sohn und die Kraft, den Geist vereinet und ihr dann auch erst das Problem der Dreifaltigkeit Gottes recht gelöst habt. Denn wenngleich die Lehre über die dreipersönliche Gottheit mit dem Zusatz erweitert ist, diese drei sind eins, so ist doch diese Lehre eine große Irreführung der Menschen, die sich in weiteren irrigen Ansichten auswirkt. Denn gerade in dem Anruf Gottes in Jesus liegt eine übergroße Kraft, derer ihr aber verlustigt geht, die ihr noch unter falschen Vorstellungen lebt und euch nicht davon zu lösen vermögt. Ein ernsthaftes Nachdenken darüber würde euch und eurer Erkenntnis wohl viel nützen, aber dieses unterlasst ihr, weil ihr Sklaven geworden seid, wo euch aber von Gott volle Freiheit geschenkt wurde. Ihr aber sollet diese eure geistige Freiheit nützen und Gott selbst wird euch wahrlich auch verhelfen, dass euer Denken sich kläre. Denn er ist selbst das Licht, und er will auch mit Licht alle versehen, die nach Licht verlangen. Amen.